Das ist ja aus dem Topf direkt da unter die Decke sozusagen. Das merke ich ja auch, dass wir keinen Rauch.